ist jedem, jedermann bekannt. Am Arsch der Welt, das Loch in unser Grab. Ich will hier raus, ich hau hier ab. Schrank und Lästerei sind hier ganz normal. Unsere Spießernachbarn sind die reinste Qual. Ich würde ihn auf den Weg gehen, doch ich habe keine Wahl. Die Menschen sind so rau wie Leder, hart wie Stahl. Ich muss weg von Ostfriesland, vielleicht kann ich dann was reißen. Ich habe keine Lust, Hinrichs oder Wurz zu heißen. Ich will mein Dasein nicht in eurem Kuhstall fristen. Ich gehe jetzt in die Kleinstadt, ich gehe zu den Anarchisten. Meine Nachbarn wissen, dass doch der Plan Straße Kilometer lang völlig frei von mir verwirrt und wissen keine Leute hier. Ackerbau und Fiebs und dazwischen stehen wir. Wir brauchen keine Städte, wir leben hier. Auf dem Dorf ist alles besser, denn die Bullen sind fast nett. Sie fegen die Kühe und gehen früh zu Bett. Ich bleib hier.